Maul halten, kuschen, demütig die Mützen abnehmen und zu Boden gucken, wenn die Gutsherren mit ihren Landsknechten vorbeigeritten kommen. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Hallo, guten Morgen. Hier ist Niemandsland. Hier ist 91,4 FM. Es erwarten Sie 2 Stunden Politik, Kultur, Musik natürlich und, warum nicht, auch ab und zu etwas Klamauk. Wieder mal hängen die Fahnen auf Halbmast im Niemandsland. Jede Woche geht jetzt eine große Persönlichkeit aus dem Leben. Vor 2 Wochen war es der Kabarettist Dieter Hildebrandt. Diese Woche haben wir Nelson Mandela zu beklagen. Ja, und die Heuchler strömen zusammen und jammern und Krokodilstränen. Die gleichen Regime, unsere westliche Wertegemeinschaft, die das Apartheidsregime so lange im Sattel gehalten hat, wieder jede Menschenrechtskonstitution der Vereinten Nationen, die strömen nun zusammen und weinen und sagen, er war ein großer Mann, er war ein Vorbild und so weiter. Nach dem Tod des südafrikanischen Freiheitshelden Nelson Mandela werden also jede Menge Krokodilstränen vergossen. Aber eines kann uns beruhigen. Nelson Mandela selbst wusste genau, wer seine Freunde waren. Nach der Meldung über den Tod des am Donnerstagabend verstorbenen südafrikanischen Freiheitskämpfers Nelson Mandela werden in den hiesigen Medien nun schwülstige Nachrufe der Bundeskanzlerin Angela Merkel, von US-Präsident Barack Obama, des britischen Premierministers David Cameron und von anderen verbreitet. Auch der spanische König hat schon ein Beileidstelegramm schreiben lassen, so heißt es. Ausgerechnet also die Vertreter jener Staaten vergießen nun Krokodilstränen, die das mörderische Apartheidsregime und all seine Verbrechen bis zum Schluss aktiv stützten und materiell sowie personell förderten, während sie den African National Congress, den ANC, unter Führung Nelson Mandelas als terroristisch denunzierten. Taiwe Mininzo, die ehemalige Botschafterin Südafrikas in Kuba, charakterisierte solche Heuchler bereits im Dezember 2005. Wir zitieren. Heute hat Südafrika viele neue Freunde. Gestern haben diese Freunde unsere Führer und Kämpfer noch Terroristen genannt, uns aus ihren Ländern gejagt und zur gleichen Zeit das Südafrika der Apartheid unterstützt. Diese gleichen Freunde wollen heute, dass wir Kuba denunzieren und es isolieren. Doch es seien die Kubaner und nicht diese 9 Freunde gewesen, die zu Tausenden ihr Leben für die Freiheit der Völker im südlichen Afrika gegeben hätten. Es war das sozialistische Kuba, das es damals nicht bei warmen Worten beließ, sondern dessen Soldaten für die Befreiung des gesamten südlichen Afrikas vom rassistischen Apartheidsregime kämpften. Insgesamt mehrere 10.000 kubanische Internationalisten hatten ab 1975 auf der Seite der Befreiungsbewegung MPLA gegen eine Intervention Südafrikas im gerade unabhängig gewordenen Angola gekämpft. Die Niederlage der Rassisten dort öffnete den Weg zur Unabhängigkeit Namibias 1990 und zur Befreiung Südafrikas. Mandela selbst würdigte dies 1991 bei einem Staatsbesuch in Havanna. Zitieren wir ihn. Lange lebe die kubanische Revolution, lang lebe Genosse Fidel Castro. Die kubanischen Internationalisten haben sehr viel für die Unabhängigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit in Afrika getan. Wir bewundern die Opfer des kubanischen Volkes, die es bereit ist, im Kampf um seine Unabhängigkeit und Souveränität zu erbringen, gegen eine brutale imperialistische Kampagne, die die Fortschritte der kubanischen Revolution zerstören soll. Es kann keine Kapitulation geben. Die Frage lautet, Freiheit oder Tod? Die kubanische Revolution ist eine Quelle der Inspiration für alle freiheitsliebenden Völker. All jene, die damals wie heute auf der Seite des Rückschritts und der Unterdrückung der Völker im Namen der westlichen Werte seien und stehen, die die Welt mit neokolonialistischen Kriegen, mit Hunger, Elend, Folter und Tod überziehen, versuchen nun Nelson Mandela nach seinem Tod für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Von seinen und den Zielen der südafrikanischen Befreiungsbewegung soll im Bewusstsein der Menschen nichts übrig gelassen werden. Doch das Gedächtnis der Menschheit wird sich nicht täuschen lassen. Wir im Niemandsland und ich hoffe alle freiheitsliebenden Menschen mit uns trauern mit dem Volk Südafrikas um Nelson Mandela, dem Revolutionär, Freiheitskämpfer und konsequenten Freund unter anderem auch der kubanischen Revolution und weisen die nun betriebene Geschichtsfälschung in aller Schärfe zurück. Ich verlas soeben eine Erklärung von Herrn Heinz W. Hammer, gemischt mit ein paar eigenen Gedanken natürlich, mit meinen Worten. Dieser Mann ist Autor und Vorsitzender der Regionalgruppe Essen der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba e.V. Ich frage mich, wie Sie nach 30 Jahren in einer engen Gefängniszelle bereit sein können, den Menschen zu vergeben, die Sie dorthin gebracht haben. Ich bin der Meister meines Los. Ich bin der Captain meiner Seele. Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia con la que ya han muerto más de una vez. Oh, Es gibt Dinge, die sich ändern, außer mich. Hinter jedem Schießbefehl steckt dein Gesicht. Und wenn wir dann sind, wirklich alles besser sein. Oder tauschen wir nur ein Übel gegen ein anderes ein? Wenn wir Frieden sehen, wird der Hunger gehen, wird der große Traum auch dann bestehen. Wir wissen es nicht, doch wir haben nichts zu verlieren. Ihr habt doch alles schon, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. Ihr habt doch alles schon. Und alles, was uns bleibt, ist der Traum von der Revolution. Das waren die Herren Wingenfelder und Wingenfelder, Traum von der Revolution. Gestern war Nikolaus. Hallo Werner, hast du Nikolaus Geschenke bekommen? Hattest du was in den Schuhen gestern Morgen? Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, hatte ich völlig vergessen, aber alte tatsächlich nichts bekommen. Du. Ja, da warst du böse. Das sollte ich mal drüber nachdenken. Auch keine Kohle. Das ist wirklich schlimm, ne? Aber gut, wir müssen uns die Geschenke ja heutzutage sowieso selber machen, das wissen wir ja, ne? Nelson Mandela ist tot. Ich hatte zu Anfang schon einen Nachruf verlesen. Es geht um die Heuchler, die jetzt zusammenströmen und ihn bejammern, die aber gleichzeitig keinen Finger krumm gemacht hätten und keinen Finger krumm machen würden, wenn dieselben Zustände noch bestehen würden. Diese Leute würden mit Stirnrunzeln sagen, ja, aber er ist doch ein Terrorist, wir können ihn nicht freilassen. Ja. Also finde ich auch, mal abgesehen von dem Tod selber, ist natürlich immer scheiße, wenn so jemand stirbt, aber spätestens da sieht man dann halt, dass wir doch spätestens im Tod alle gleich sind, ja. Also der prügelnde Polizist oder sein Opfer oder der Unternehmer, der den Arbeiter auf die Straße schmeißt und der Arbeitslose oder der Banker, der die Leute aus der Wohnung schmeißt, weil sie die Hypothek nicht bezahlen können. Wenn wir tot sind, dann sind wir alle gleich. Aber das ist halt gerade das Ding gewesen von Mandela, dass sein Kampf war eben Gleichheit und Gerechtigkeit schon vor dem Tod irgendwie zu schaffen. Ja, und dann, das ist wirklich frappierend, ja, diese Heuchler, die jetzt alle rumtönen, ne, ein Vorbild des Kampfes gegen den Rassismus und für den Frieden, ne, sehr oft die gleichen Leute, die ihn eben früher als Terroristen bezeichnet haben. Ne. Also du hast genannt die Merkel und das Königshaus und der Cameron, Papst, Cameron, die UNO, ja. Und sogar, das fand ich auch nett, Wall Street hat eine Schweigeminute eingelegt. Dann überlegst du dir, Ostas Wall Street, die Schweigeminute sind Milliarden, an Spekulationsprofiten. Die verzichten eine Minute lang auf Milliardengeschäfte, aber dann habe ich genauer hingeguckt, das haben sie vor Beginn der Sitzung gemacht, die Schweigeminute. Also keinen Cent haben die. Also keinen Cent von ihren Spekulationsgewinnen geopfert. Oder Leute wie Kerry, entblödet sich nicht jetzt zu sagen, dem Beispiel Mandelas zu folgen und er fordert die Israelis und die Palästinenser dazu auf. Ja, also das ist wirklich hanebüchen, ne, wenn man zurückdenkt an die Zeit da der Apartheid in Südafrika, dann wären die Weißen die weiße Rasse eben die Israelis und die Afrikaner, die Palästinenser, oh, und der Kerry da, der schwätzt dann auf diese Art und Weise los. Ja. Gut, die andere Lektüre ist natürlich, Nelson Mandela hat etwas gemacht, was wirklich nicht nur ungewöhnlich war, sondern was, wie vor ein paar Tagen ein spanischer Schriftsteller gesagt hat, Juan José Mías, der hat gesagt, man hatte das Gefühl, dieser Mann war ein Marsmensch. Der war ohne Hass und hat sich direkt an eine Arbeit gemacht, die titanisch war, an die Arbeit der Versöhnung. Und das muss man ihm wirklich zugutehalten. Er war als Revolutionär im Gefängnis, er war als Terrorist eingestuft und dann hat er es doch geschafft, durch die Kraft auch seines Volkes und auch durch die Kraft seiner Persönlichkeit, eine Versöhnung einzuleiten und das Apartheidsregime praktisch, man will nicht sagen gewaltlos, Gewalt gibt es da immer noch und gab es, aber ohne einen Bürgerkrieg zu beseitigen. Und das muss man ihm hoch anrechnen und da muss man auch diese weißen Typen, die sich drauf eingelassen haben, wie diesen de Klerk, da muss man natürlich auch sagen, die haben sich auch was dabei gedacht. Die haben ja auch gedacht, es geht nicht so weiter. Andererseits war das Haltbarkeitsdatum dieses Regimes auch abgelaufen. Hier laufen noch die Bilder. Wir sehen hier die Szenen aus Soweto. Wir sehen hier über dem Bildschirm flackern die Mitglieder vom African National Congress, Winnie Mandela, Bergleute, die streiken und auch immer wieder prügelnde weiße rassistische Polizisten, die die Leute auf der Straße abknallen und niederprügeln. Um den Gedanken zu Ende zu führen, wir und ich bin der Meinung, dass Nelson Mandela eine titanische Arbeit geschafft hat. Er hat das System nicht verändert, er hat das Regime aber abgeschafft und das muss man ihm hoch anrechnen. Günstig war auch der Zeitpunkt. Es war die Zeit der Auflösung des Sowjetimperiums, es war die Zeit, als der Kapitalismus und seine Repräsentantenstaaten glaubten, sie könnten sich das auch leisten, dieses Regime fallen zu lassen. Das ging auch damit einher und insofern muss man sagen, es war eine historische Sternstunde, in der Mandela als großer Stern am historischen Himmel aufging. Ja, und gerade in der Zeit da, also wo die Sowjetunion dann zusammenbricht, 89, 90, da mussten sie ihn dann auch freilassen oder konnten sie sich dann leisten, ihn freizulassen, 1990, nachdem er 27 Jahre im Knast saß. Ne? Und aber natürlich der Kampf, der ging schon ja jahrzehntelang vorher. Ja, ja. Und also stimmt, es kam nicht zu einem offenen Bürgerkrieg, was passiert ist von der Seite der des Regimes, dass die eben oft in unbewaffnete Massendemonstrationen reingeschossen haben, die Leute umgelegt haben, die Polizei. Und auf der anderen Seite eben auch dann die nicht Bürgerkrieg, bewaffnete Massen, die da sich wehren, sondern von dem African National Congress, die eben das gemacht haben, was man in der Zeit und auch später noch bewaffneter Kampf genannt hat. Ne? Dann wurde dieser Begriff auch abgeschafft. Heute sind alle nur noch Terroristen. Was auch eine große Geschichte war, damals war, man hatte Nelson Mandela angeboten, aus dem Knast rauszukommen, vor Ablauf seiner Höchststrafe, wenn er der Gewalt, wie die das nannten, abschwören würde. Er hat das nicht getan. Er hat gesagt, es ist falsch. Wir müssen uns verteidigen. Wir haben kein Recht, einer Gewalt abzuschwören, die uns schutzlos und noch wehrloser macht. Das heißt, Nelson Mandela war kein Gandhi. Nelson Mandela war ein militanter Kämpfer für die Freiheit seines Volkes. Er hat sich nicht gekrümmt und er hat den Weißen nicht die Verbeugung gemacht und hat gesagt, bitte, ich verzichte auf Gewalt, schlagt mir doch den Schädel ein, ich werde dann nicken und Hurra rufen. Da Trotzdem gibt es ja irgendwie, also natürlich war es ein Riesenfortschritt, dass dann offiziell die Apartheid abgeschafft wurde, aber vermutlich werden wir uns im nächsten Jahr noch öfter an den Menschen erinnern, an Mandela, nicht nur wegen Rassismus, der hier in Europa auch immer weiter anwächst, oder die offizielle Politik gegen die Immigranten, sondern auch wegen dieser Art von Apartheid, die sich jetzt hier in den westlichen Gesellschaften immer mehr installiert, und zwar nicht jetzt mehr nur weiß gegen schwarz, also das weiterhin Widerspruch, oder Einheimische gegen Emigranten, sondern einfach wegen dieser Apartheid immer mehr Arme und immer weniger Reiche oben, die die Macht haben. Also wir sind praktisch die Schwarzen von damals. Ne? Und nicht nur hier bei uns, sondern auch in Südafrika selber. Ne? Da muss der Kampf genauso weitergehen, weil dieses gleiche Phänomen existiert ja jetzt in der neuen südafrikanischen Gesellschaft. Ne? Der Kampf muss weitergehen, hier wie dort. Und das letzte Beispiel, der heutige Präsident von Südafrika, ein gewisser Jacob Zuma, den haben sie jetzt erwischt, wie er Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsmaßnahmen in seiner Privatwohnung installiert hat und sich hat finanzieren lassen von der öffentlichen Hand, Kostenpunkt $28 Millionen. Also das ist die andere Apartheid, die wir eben im Auge behalten müssen. Ja, die Korruption geht mit der Macht einher und der Missbrauch ist auch immer Ausdruck einer Macht. Das ist so und das läuft in allen Regimen. In allen Regimen, und da nehme ich unsere Regime hier, die westliche Wertegemeinschaft natürlich nicht aus. Es gab ja ein großes Geschrei um dieses Korruptionsranking, wo Spanien mit Syrien auf Platz 46 in der Korruptionsliste der UNESCO geführt wird. Da gab es hier große Protestschreie, besonders von der korrupten neofrankistischen Regierung. Die wollen das gar nicht akzeptieren, dass die Welt, die mit einem nüchternen Blick auf Spanien schaut, auf die spanische Regierung, einfach nur feststellt, die sind korrupt bis in die Haarspitzen. Das hören Sie nicht gerne und dafür haben Sie sich auch gewappnet. Wir bringen ein Lied und danach werden wir über die neuen Polizeigesetze sprechen, die ein gewisser Herr Fernandez hier erlassen hat. Mit seinen grotesken Strafgeldern oder Bußgeldern, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen soll, von zigtausend Euro, das heißt, demonstrieren wird existenzgefährdend in der Zukunft. Wenn jemand demonstriert und bekommt ein Bußgeld von 30, 40, 80.000 Euro, der kann für sich und seine nächste Generation praktisch einpacken. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Das ist grotesk. Da gibt's auch Proteste von allen Seiten, auch wieder von Menschenrechtlern aus dem Ausland. Hier wird sehr viel geschluckt. Zu viel. Ein kühler Samstagmorgen, schon vorwinterliche Temperaturen. In Deutschland hat ja der Orkan Xaver ziemliche Verwüstungen angerichtet. Hier in Spanien noch nicht. Bis jetzt hatten wir noch keinen Orkan. Wir haben gefühlte 14, 15 Grad hier im Zentrum von Barcelona. Blauer Himmel, wolkenlos. Sehr schön. Ein Lied der goldenen Zitronen. Wer erinnert sich nicht an den Lenin-Song von Ernst Busch? Auf dieses Lenin-Lied haben die goldenen Zitronen eine Antwort gefunden. Lenin! Eines Soldaten, mechanisch den Weg weisend, nicht stehen bleiben. Plötzlich geblendet in der Halle stehend, der Glaskasten. Rote Fahnen aus rotem Marmor, nicht stehen bleiben. Ein kleiner Mann, wie aus Wachs, in einem ungetragenen Anzug, unwirklich wie ein Pharao, nicht stehen bleiben. Die Sache hätte klappen können, mit Terror zu enden, allem Terror. Mit Ausbeutung zu beenden die Ausbeutung. Mit einem Imperium zu besiegen den Imperialismus. Schlag schneller, Genossen. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben jetzt. Herausgespült aus der kurzen, hellen Heiligkeit. Liegt an der Kremlmauer unbehelligt. Genosse Stalin, der große Patriot. Verehrt von den großen Patrioten dieser Tage. Errührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Elektrizität, wie zum Sport auf die Idee des Irrens beraubt, in Schneewittchenhaft liegt da die geschrumpfte Hülle eines Giganten. Zitronen von ihrem Album Lenin, das gleichnamige Lied. Wir hatten vor ein paar Wochen schon darüber berichtet, die neuen Antidemonstrationsgesetze. Nach den neuen Antidemonstrationsgesetzen des neofrankistischen Innenministers Fernandes hier in Spanien sind knallharte Polizeimaßnahmen und Bußgelder in grotesker Höhe für alle vorgesehen und für alles vorgesehen, was der Volkszorn gegen die korrupte Kleptokratie der herrschenden Klasse hier in Spanien so von sich geben könnte. Etwa Rufe wie Dieb, Räuber, Hanswurst, Hurensohn und so weiter. Übersetzen wir mal kurz in ihrer spanischen Version Ladron, Chorizo, Hijo de Puta und so weiter. Den Stinkefinger zeigen, als Störung erklärte Protestäußerungen wie Transparente hochhalten, werden ebenfalls mit zigtausenden Euro Strafgeld bestraft. Oder wer ein Transparent an ein Gebäude anbringt, die Fassade hochklettert oder sich von einem Dach abseilt, hey, hey, schöner Gruß an die Greenpeace-Leute. Es wird in Zukunft noch teurer, gegen Industriedreck und Pestluft zu protestieren. 30.000 Euro, 50.000, 200.000 Euro. Ha, man kann da nur lachen. Da vergeht einem wirklich der Appetit aufs Protestieren, nicht wahr? Maul halten, kuschen, demütig die Mützen abnehmen und zu Boden gucken, wenn die Gutsherren mit ihren Landsknechten vorbeigeritten kommen. Die können natürlich die Felder plündern, die Felder zertrampeln, die Bauernhütten anzünden, die Töchter schänden. Aber man darf nicht aufmucken, man muss den Hut abnehmen und zu Boden gucken. Der moderne Feudalstaat mit Satellitenüberwachung, Totalkontrolle, Drohnenangriffe und schmutzigen Banken ist da. Willkommen in der Wirklichkeit, willkommen in einem irren Science-Fiction-System. Einem System, in dem die dreiste Dummheit den Ton angibt. Kein Grund, sich aufzuregen, sagen die Diebe und Schafsköpfe. Wer nichts zu verbergen hat, der braucht auch nichts zu befürchten. Kein Grund zur Angst, sprechen die Mörder. Wir holen uns immer nur ein paar von euch. Nie alle auf einmal. Jedenfalls wird Protestieren in der neuen Demokratur teuer. Denn alle diese Paragraphen der neuen Antiprotestgesetzgebung sind ja Gummiparagraphen und reine Polizeistaatinstrumente. Der Polizist vor Ort entscheidet, ob er sich von einem Protestierer beleidigt fühlt und wird das Strafmaß dann nach seinem Gutdünken festlegen. Ein fürchterlicher Rückfall in die vergangenen Epochen des feudalen Obrigkeitsstaates. Außerdem darf der Bürger in Zukunft keine Fotos mehr von Polizeieinsätzen machen. Es ist ihm unter schwerer Strafe verboten. Damit wird der Bürger eines oft einzigen Beweismittels beraubt, um Polizeiübergriffe und Gewaltakte der Staatsgewalt zu dokumentieren und sich vor erfundenen Anschuldigungen zu schützen. Tja, wer keine Gewaltakte begeht, der habe von diesen neuen Gesetzen nichts zu befürchten, tönt es aus dem Innenministerium. Da muss man aber laut lachen. Haha, als ob nicht bekannt wäre, welchen Missbrauch und welche Schindluder die autoritären Regime und Halbdiktaturen mit dieser Art Gesetzen treiben. Jeden kann es treffen. Die Teilnahme an Protestkundgebungen und Demos soll zu einem existenzgefährdenden Finanzrisiko werden. Wer kann sich schon 40.000, 50.000 Euro aus dem Ärmel schütteln, nachdem er zufällig aufgegriffen wurde, nachdem irgendwo in der Nähe ein Müllcontainer angezündet wurde? Es ist eine Schande. Empört euch, Leute. Dann empören wir uns halt. Die Frage ist nur, wie, ja? Es wird immer schwieriger. Also hier ist es noch nicht so wie damals in Südafrika, wo die Polizei dann scharf in die Menge schießt. Bis jetzt nur Gummigeschosse, aber viele Tote hat es noch nicht gegeben bei Demonstrationen. Bei uns versuchen sie es jetzt erstmal mit solchen Methoden da, ne? Aber das ist wirklich die Höhe, ja? Das ist einschüchtern die Leute und ökonomisch fertig machen, damit sie drauf verzichten zu protestieren. Ne? Und dann, was eben dazu kommt, wenn du dann verwaltungsmäßig, es hat keine Gerichtsurteile, wirst du ja verknackt, sondern zu Geldbußen von der Administration. Und wenn du dann dagegen vorgehen willst und Widerspruch einlegst, je nach Schwere und Höhe der Multa, musst du dann erstmal 2.000 Euro berappen an Gebühren, damit deine Beschwerde überhaupt zugelassen wird. Ja? Und also die Tendenz ist ganz klar. In Zukunft werden sie von uns verlangen, dass wir, wenn wir irgendwelchen uniformierten Polizisten auf der Straße begegnen, dass wir dann die Augen niederschlagen müssen. Niederknien vielleicht auch. Und sie nicht ansehen dürfen. Es gab in den 80er Jahren in Berlin neue Protestformen, neue Formen des Protestierens. Die wurden damals vom Büro für ungewöhnliche Maßnahmen durchgeführt. Das waren Jubelparaden. Ich werde nie vergessen, als der amerikanische Kriegsminister Haig in Berlin war, da wurde gejubelt. Da protestieren als sagen wir mal, antidemokratisch hingestellt wurde und die Springerpresse damals eine riesige Hetze gegen gewalttätige Reisechaoten angezettelt hat, da haben die Leute gesagt, gut, wir protestieren auf eine andere Art, wir jubeln diesem Mann zu. Man hat sich also als Soldaten verkleidet, ist auf den Kudamm marschiert und hat diesem Haig zugejubelt. Haig, gib uns Waffen. Haig, gib uns Schützenpanzer. Haig, gib uns Boden-Luft-Raketen. Wir wollen sie alle töten. Wir töten sie, wir töten sie. Wir jubeln dir zu, Lichtgestalt des Westens, Haig. Wir schlagen also auch hier vom Niemandsland aus vor, Jubelparaden im ganzen Land zu veranstalten. Jawohl, Jubelparaden. Die Demonstranten rufen und schreiben auf transparente Parolen wie »Lobet die Herren! Ein Hoch auf die Regierung! Oh, weiser Präsident, Lichtgestalt der westlichen Wertegemeinschaft!« Und dann knien wir nieder und schlagen die Augen demütig zu Boden und sagen »Hier habt ihr uns, wir sind der Volkskörper!« Es gab in Berlin eine interessante Protestkundgebung von einem jungen Mann, der hat sich während der Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU gefesselt vor das Verhandlungsgebäude werfen lassen. Er war nur mit einer Unterhose bekleidet und hatte sich auf den Körper geschrieben, Volkskörper. Und zwar handelt es sich um Herrn Dalami, Kim Fabian von Dalami. Der ist 23 Jahre alt, Architekt. Und der sagt selber über seinen Körpereinsatz, während der Koalitionsverhandlungen in Berlin habe ich mich aus einer schwarzen Limousine vor das Willy-Brandt-Haus werfen lassen. Ich repräsentiere den Volkskörper. Das steht auf meiner Brust. 84% der Wähler und Wählerinnen sind für den bundesweiten Volksentscheid und Union und SPD scheren sich nicht darum. Das geht gar nicht. Seit kurzem bin ich Mitglied der Organisation Democracy International. Es war das erste Mal, dass ich so eine Aktion gemacht habe. Helfer haben meinen Körper beschriftet und mich gefesselt und mir den Mund zugeklebt. Die Limousine haben wir benutzt, damit wir nicht so schnell entdeckt werden. Ich hatte Angst, aber dieses Ohnmachtsgefühl wollte ich rüberbringen. Die Polizisten haben mich sofort weggeschafft. Damit war die Inszenierung perfekt. Das Volk wird ignoriert und aus dem Wege geräumt. Im Polizeiwagen habe ich mich dann bei den Polizisten für die gute Zusammenarbeit bedankt. Hier ist das Foto von dem jungen Mann. Eine tolle Aktion. Und ich denke auch, die spanischen Indignados sollten jetzt zu anderen Protestformen übergehen. Protestformen, die man nur mit bösem Willen und erfundenen Anschuldigungen noch mit Bußgeldern belegen kann und als gewalttätig hinstellen kann. Nämlich eben fantasievolle Jubelparaden veranstalten. Jubelt ihnen zu, werft ihnen Geldscheine zu. Werft Kusshände den korrupten Raubtieren entgegen. Oder halt Sachen machen, die zwar dann sanktioniert werden, aber sich halt nicht erwischen lassen. Das ist das Wichtigste. Ne? Illegal. Scheißegal. Scheißegal, legal. Sich nicht erwischen lassen ist das erste Gebot. Es gibt nur mittlerweile auch Fälle, wo das alles gar nichts nützt, wenn man sich friedlich verhält und wenn man gar nichts gemacht hat. Es geht um den Fall einer jungen Frau, die ins Gefängnis soll. Weil sie mit einer Sitzblockade im Madrider Stadtviertel Manotedas gegen die Zwangsräumung einer Wohnung protestiert hat, soll die 25-jährige Patricia Toledo für 3 Jahre ins Gefängnis. Das hat die spanische Staatsanwaltschaft im Verfahren gegen die junge Frau beantragt. Mit der Sitzblockade sollte die Vertreibung einer Familie verhindert werden. Diese bestand aus einer 87-jährigen Frau, ihrer Tochter und deren 3 Kindern, die in einem Haus lebten, das der städtische Madrider Wohnungsbaugesellschaft EMVS gehörte. Die Familie hatte die Raten für ihren zur Finanzierung der Unterkunft aufgenommenen Kredit immer bezahlt. Doch, Achtung, 2009 verlangte die Bank einen Aufschlag von 49.000 Euro zusätzlich. Das konnte die Familie nicht aufbringen und prompt leitete die EMVS die Vorbereitungen für die Zwangsräumung ein. Dagegen protestierte die Plattform der Hypothekenopfer PAH, in der sich zahlreiche Betroffene von ähnlichen Vorgängen zusammengeschlossen haben. Zusammen mit zahlreichen Nachbarn setzten sich die Mitglieder der PAH vor den Hauseingang, um die Vertreibung der Familie zu verhindern. Die Polizei räumte die Sitzblockade, die Aktivisten wurden grob weggezerrt. Zahlreiche Journalisten waren Zeugen des Ablaufs und sie berichten übereinstimmend über einen friedlichen Protest der Nachbarn, der die Räumung nicht verhindern konnte. Zahlreiche Videos im Internet bestätigen diese Version ebenso. Im Gespräch mit dem Internetportal 20 Minutos erinnert sich Patricia: Wir haben uns in den Hauseingang gesetzt und gegenseitig eingehakt. Das war eine Aktion passiven, nicht aktiven Widerstands. Die Polizei hat uns gewarnt und dann einen nach dem anderen an Armen und Beinen weggezogen. Anschließend verlangte sie von einigen den Personalausweis. Wir riefen Parolen, mehr war nicht. Ich habe anschließend kurz eine Bar besucht, um etwas zu trinken und bin dann nach Hause gegangen. Noch am selben Abend nahmen mehrere Beamte Patricia in ihrer Wohnung wie eine Verbrecherin fest. Sie habe während der Aktion einem Polizisten den Arm gebrochen, erklärten die Polizisten zur Begründung. Die junge Frau wurde zur Vernehmung auf die Wache gebracht und bis zum Nachmittag des folgenden Tages, Achtung, bis zum Nachmittag des folgenden Tages festgehalten. Auf den Internetvideos ist hingegen von einem solchen dramatischen Zwischenfall nicht zu erkennen. In einer Aufnahme ist sogar zu sehen, wie sich der angeblich angegriffene Beamte mit dem verletzten Arm die Nase putzt, erklärt Patricias Verteidiger Eric Sanz im Gespräch mit der Zeitung Diagonal. Wo das hinläuft, ist natürlich ganz klar. Sollte Patricia wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt verurteilt werden, drohen ihr nicht nur 3 Jahre Gefängnis. Sie soll dem Beamten auch noch eine Entschädigung von 8.900 Euro zahlen. Der Arzt hat inzwischen wohl sich geschämt und hat den Bruch nicht bestätigt. Jetzt heißt es, es wäre kein Bruch, sondern eine Stauchung oder eine Prellung, hat der Arzt nun festgestellt. Aber fast hätte es einen kompletten Bruch gegeben. Das heißt, solche Komplizen, Ärzte machen sich zum Komplizen von so einem Regime, das unschuldige Frauen beschuldigt, einem Polizisten den Arm gebrochen zu haben. Es ist nicht zu fassen. Ihre Nachbarinnen haben nun einen Solidaritätsfonds eingerichtet, um erstmal die Kosten des Verfahrens und dann die eventuelle Geldstrafe zu bezahlen. Was du gerade sagtest, um überhaupt diesem Verfahren zu widersprechen und entgegenzutreten, muss man erstmal unheimlich viel Geld locker machen, an die 2000 Euro. Das ist übrigens ein Gesetz, das der Sohn eines Frankisten, eines Altfrankisten, der jetzt hier Justizminister ist, vor einem Jahr schon in die Wege geleitet hat. Ein Gesetz, das eben Prozesskosten nicht mehr vom Staat erstattet, sondern die Prozesskostenbeiträge muss jeder, der klagt oder angeklagt ist, selber berappen. Das ist ja aber auf der anderen Seite auch jetzt wieder gerade ein demokratisches Element, weil wenn du dein Recht haben willst, also musst du erstmal diese Gebühren abdrücken, damit deine Klage überhaupt erst zugelassen wird, aber das Schöne, das Demokratische ist dabei, zum Beispiel, sagen wir mal, irgendein Betrag, 2000 Euro, musst du aufbringen und auch der reiche Banker, der Polizisten die Nase kaputt schlägt. Ja? Also genauso gleich viel müssen alle bezahlen. Ist das nicht demokratisch? Ja, die dürfen auch alle unter der gleichen Brücke schlafen. Das Demokratie. In Madrid wird vermutet, dass der Prozess gegen Patricia eine Warnung an die PAH ist, also an diese Plattform der Hypothekenopfer. Diese Bürgerbewegung ist über die Grenzen Spaniens hinaus bekannt geworden, weil sie immer wieder Proteste organisiert. So wurden allein im Jahr 2012 exakt 30.034 Erstwohnungen geräumt. Achtung, Erstwohnungen. Alle 15 Minuten eine. Den betroffenen Familien wurde keine Alternative angeboten, während in dem südeuropäischen Land, also hier in Spanien zugleich, rund 3,4 Millionen Wohnungen leer stehen. Sie haben richtig gehört. 3,4 Millionen Wohnungen, die während des Immobilienbooms errichtet wurden. Tiempo que espero lo hoy y en el asfalto bailo sin perdón. Mela tu un ritmo y una canción que hacia la calle me empuje el corazón. Voy a buscarte donde acordamos y sin pensar la misma. Sitio una vez más. forces, poca citas de mi santemo. Cruza la plaza, la música está ahí, sonando fuerte, ya estamos listos y a delirar. ¿Qué nos espera? Ya estamos prontos para arrancar. Es infinito, no tiene precio, porque esta noche no vamos a parar. Voy a llevarte entre la gente, no tengas miedo, yo te voy a cuidar. A la deriva, por la corriente, déjate andar. Die Toten Hosen, La Cache, das war ein Live-Konzert, das sie in Argentinien gegeben haben. Und bei dieser Gelegenheit singen die Jungs um El Campino dann natürlich auch mal gerne was auf Spanisch. 各位听众大家好，我是一名来自中国的听众。Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Nun ja, bevor wir gleich zu den aktuellen Nachrichten kommen, vielleicht noch ein paar Worte zu diesem unglaublichen Vorgang hier in Spanien über die sogenannten Antidemonstrationsgesetze. In diesem ganzen Zusammenhang geht eine Repressionswelle durchs Land. Es gab vor einer Woche eine Großrazzia gegen Antifaschisten in Madrid. Am Donnerstag letzter Woche sind bis zu 30 Aktivisten aus den sozialen Bewegungen festgenommen worden. 19 von ihnen griff die Polizei in den frühen Morgenstunden in ihren Wohnungen, in sozialen Zentren und in besetzten Häusern auf. Später durchsuchten die Beamten Arbeitsstätten der Betroffenen. Ihnen wird vorgeworfen, an der Störung einer Veranstaltung von Rechtsextremisten am 20. November, dem Todestag des spanischen Diktators Franco, an der Universität Complutense in Madrid teilgenommen zu haben. Nach Angaben des Innenministeriums seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Es ist den Angaben zufolge daher nicht ausgeschlossen, dass es zu weiteren Festnahmen kommt. Am Donnerstagabend versammelten sich Freunde und Unterstützer der Festgenommenen vor der Polizeiwache in Moratalaz, einem Vorort von Madrid. Dorthin waren einige der am Morgen Festgenommenen verschleppt worden, gebracht worden. Die Polizei löste die Versammlung unter dem Einsatz von Schlagstöcken auf. Die Tageszeitung El País berichtete, dass dort weitere 11 zumeist jugendliche Demonstranten festgenommen wurden. Anlass der Razzien war eine Auseinandersetzung zwischen Antifaschisten und Anhängern der rechten Studentenorganisation Foro Universitario Francisco de Vitoria auf dem Campus der Universität. Mehrere hundert Antifaschisten hatten gegen die Zusammenkunft der ultrakatholischen Gruppierung demonstriert. Nach Angaben des Internetportals Publico sei es in der Rechtsfakultät zu einer Auseinandersetzung gekommen. In einem Büro des Foro Universitario wurden 5 Rechte bei Tumulten leicht verletzt. Unter den jetzt Festgenommenen seien teils bekannte Aktive der verschiedenen sozialen Bewegungen der Stadt, meldete El País unter Bezugnahme auf Angaben der Polizei. Darunter auch ein Führungsmitglied der linken Fangruppierung Bucaneros des spanischen Fußball-Erstligisten Rayo Vallecano. Die Bucaneros sind für ihre radikale Kritik an der Kommerzialisierung des Fußballs sowie für ihre engen Verbindungen zu antifaschistischen Gruppen in Madrid bekannt. Unter den Festgenommenen sei auch eine bekannte Feministin. Angehörige bestritten jedoch noch am Donnerstag, dass sie sich am Tag des Vorfalls überhaupt an der Universität aufgehalten habe. Sowie mehrere Anarcho-Syndikalisten der Gewerkschaft CNT und ihrer Jugendorganisation. Auch Angehörige der marxistischen Organisation Izquierda Castellana, Kastilische Linke, wurden festgenommen. Diese äußerten in einem Kommuniqué, die Repression sei Ausdruck des Legitimationsverlusts der Regierung. Es sei darüber hinaus kein Zufall, dass die Festgenommenen genau einen Tag vor einem Treffen der Innenminister der spanischen Regionen stattfanden. Am Freitag wurde ein neues Gesetz, Gesetz für Bürgersicherheit, beraten. Über dieses Gesetz haben wir eben ausführlich gesprochen. Repression auf der ganzen Linie. Es wird mittlerweile gegen alles geschossen und alles wird festgenommen, was man überhaupt kriegen kann, unter welchem Vorwand auch immer. Ob der Vorwand nun erfunden ist, halb erfunden, aufgebauscht, übertrieben. Leute, es geht los. Und eben auch im Grunde wie in Deutschland, ne? Rechts und links, aber der Feind steht links, ja, auf dem rechten Auge sind sie blind, genau wie in Deutschland auch. In Deutschland lachen mittlerweile auch die Hühner. Ein, sagen wir mal, Verhandlungspunkt der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD war, die SPD forderte ein Verbot der Neonazi-Partei NPD. Das ginge noch nicht. So heißt es offiziell. Die Merkel, das heißt die rechte CDU, wollte sich da nicht festlegen. Die Merkel persönlich vielleicht hätte das gerne gemacht, wir wissen es nicht, aber die Hardliner in der CSU sträuben sich gegen ein Verbot. Das könne man nicht, so etwas zu verbieten, Verstoße gegen die Demokratie, das könne man gar nicht machen, das wäre viel zu kompliziert. Das hätte es nie gegeben in der Demokratie. Haha, da lachen wir jetzt wiederum, weil kommunistische Parteien wurden oft und werden gerne verboten. Erinnern wir uns an das KPD-Verbot in den 50er Jahren in Deutschland. Das ging schwuppsdiwupps und diese Partei war weg. Hier in Spanien war vor ein paar Tagen ein interessanter Kommentar in La Vanguardia zu diesem Thema. Da schrieb der Berlin-Korrespondent der La Vanguardia über dieses Thema und er sagte, was wird zuerst passieren? Ein Mensch wird auf dem Mars landen oder in Deutschland wird die NPD verboten. Er tippt auf die Marslandung. Wir auch. Das heißt, trotz dieser NSU-Morde, dieses faschistischen Geheimdienstsumpfes, wo man immer noch nicht klar hat, wer Neonazi und wer Geheimdienstmitarbeiter war, Verfassungsschutzmitarbeiter, trotz dieser unglaublichen Schweinerei, so muss man das nennen, kann man sich nicht entschließen, diese Partei zu verbieten. Stellen wir uns das einmal umgekehrt vor. Eine linke Partei hätte als Komplize und viele ihrer Mitglieder hätten da mitgemacht, eine linke Partei hätte, sagen wir mal, 10 Bankiers erschossen und eine Polizistin. Auf heimtückische Weise, vor der Wohnung aufgelauert, im Morgengrauen, wenn der arme Mann aus der Bude kommt und in seine Luxuslimousine steigt. Stellen Sie sich das Geschrei vor, meine Damen und Herren. Stellen Sie sich die Hubschrauber vor, die monatelang über dem ganzen Land gekreist hätten. Die Froschmänner in den Kloaken, die Internet-Geheimpolizei, die jede, das machen sie sowieso, das ist ja keine Meldung mehr, Internet überwachen. Aber stellen Sie sich dieses Geschrei und dieses Theater vor, dieses Terrorklima. Es waren aber leider nur türkische Imbissbudenbesitzer. Das waren die sogenannten Kebab-Morde. Um die Analogie weiterzuführen, müsste dann in diesem Beispiel da mit umgelegten Bänkern, müsste dann die Polizei jeden politischen Hintergrund ausschließen und die Verdächtigen innerhalb der Bankermafia suchen. Genau, das war eine Abrechnung innerhalb der Hypothekenbetrüger. Die knallen sich gegenseitig ab. Pistole hat man ja auch nie richtig gefunden. Und ich würde erstmal die Ehefrauen auch verhaften, ist ja auch passiert. Ein Onkel von dem Banker und auch Leute aus der Börsenaufsicht, die müsste man auch verhaften erstmal und die anklagen. Das wäre ungefähr der Parallelfall, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Niemandsland, 94 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Das ist übrigens immer noch Till Brönner von seinem Album German Songs von 1996. Da hörten wir gerade das Stück The Never Ending. Kommen wir gleich in ein paar Minuten zu den Nachrichten, zu den Katastrophen, besser gesagt, im heutigen Niemandsland. Vorher ein Lied. Ich habe hier einiges auf dem Plattenteller kreisen. Mal gucken, Plattenteller 1, da läuft ein Lied von einer Gruppe, die heißt Leo hört Rauschen. Verrückter Name, kurios, Leo hört Rauschen. Und da geht's um die Stadtstraßen. Jo. Freiheit und wir ziehen mit dem Wind, bis wir angekommen sind. Das ist ein guter Versuch für den, der kein Problem hat mit dem Betrug, mit der Kleinigkeit, den Mauern, die wir bauen, zu vertrauen auf Ewigkeit. Vielleicht ist es angebracht, wie ein Lauffeuer transportiert die Nacht durch Beton und Stein in allem, was uns bleibt. Mit dem alles fällt, alles geht und verbrennt. Die Tat ist unsere Flucht, unsere Eltern werden uns vertrauen. Eine Großtat in der Großstadt wäre angebracht, unter Umständen, wenn wir Namen nennen, beim Sterne bebauen. 100 Jahre Freizeit, das ist unsere Freiheit. Wir ziehen mit dem Wind, bis wir uns vergessen haben. 100 Jahre Eiszeit, das ist unsere Freiheit. Und wir waren, was wir sind, bis wir uns verloren haben. Stadt, Straßen, Stadt, Versprechen. Wir schwören, nicht zu verzeihen. Wir schwören, nicht zu vergessen. Wir schwören, wir schwören, wir schwören allein. Wir schwören, nicht zu versprechen. Wir schwören, nicht zu verzeihen. Wir schwören, nicht zu vergessen. Wir schwören, wir schwören, wir schwören allein. Stadt, Straßen, Stadt, Straßen, Stadt. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 7. Dezember 2013. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen wir mit den 100 Sekunden der Tagesschau. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Einigung bei Welthandelskonferenz auf der indonesischen Insel Bali. Erstmals seit Gründung der Welthandelsorganisation 1995 verständigten sich die 159 WTO-Mitgliedstaaten auf ein globales Abkommen zur Liberalisierung des Welthandels. Es sieht unter anderem einheitliche Handelsregeln und einen besseren Marktzugang für Entwicklungsländer vor. Frankreich startet Militäreinsatz in der Zentralafrikanischen Republik. Die ehemalige Kolonialmacht entsendet 1200 Soldaten in das Land. Bei Kämpfen zwischen Christen und Muslimen sind in den vergangenen zwei Tagen allein in der Hauptstadt Bangui mehr als 280 Menschen getötet worden, so das Rote Kreuz. FDP-Sonderparteitag in Berlin. Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl im September will die FDP eine neue Führungsmannschaft wählen. Aussichtsreichster Kandidat für den Parteivorsitz ist der nordrhein-westfälische Landes- und Fraktionschef Christian Lindner. Philipp Rösler tritt nicht wieder an. Nach dem Orkan Xaver. Trotz starker Böen hat das Tief weniger Schäden angerichtet als befürchtet. Im Bahn- und Fährverkehr gibt es aber noch Ausfälle. Der Deutsche Wetterdienst hat fast alle Unwetterwarnungen wieder aufgehoben. Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Am Abend trennten sich der 1. FC Nürnberg und Mainz 05 1:1. Nilsson brachte Nürnberg in Führung, den Ausgleich für die Gäste erzielte Okazaki. Das Wetter heute gebietsweise Schnee oder Regen, Schneefallgrenze in der Südwesthälfte auf 600 bis 800 Meter ansteigend. Im Nordosten und Südwesten Auflockerungen 0 bis 7 Grad, anfangs noch windig. Ja, Wetter sieht ja ungemütlich aus in Deutschland, im Gegensatz zu hier. Hier ist, wie gesagt, strahlender, herrlicher Sonnenschein. Werfen wir einen Blick auf die Presse, auf die deutschsprachige Presse. Da gibt es im Greenpeace-Magazin interessante Meldungen, eine Meldung aus Shanghai. Ich traue mich kaum noch zu atmen. Schon wieder liegt die Megastadt Shanghai unter einer dichten Feinstaubglocke. Der World Health Organization Grenzwert für tolerierbare Luftverschmutzung wurde ums, Achtung, 24-fache überschritten. Japan trotz Fukushima. Japan hält an Atomkraft fest. Von den Unglücksreaktoren in Fukushima geht noch immer Gefahr aus. Doch der Mensch ist Meister im Verdrängen. Japans Regierung will nicht von der Atomkraft lassen. Südafrika, wie eingangs ausführlich berichtet und auch mit einem Nachruf gedacht, die Welt trauert um Nelson Mandela. Nicht nur am Kap, sondern auf der ganzen Welt trauern Menschen um den ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Er verstarb in der Nacht im Alter von 95 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Wie gerade gehört, Xaver verläuft glimpflicher als erwartet. Die zweithöchste Sturmflut der Hamburger Geschichte hat am Morgen auch das Gebäude umspült, in dem die Redaktion des Greenpeace-Magazins sitzt. Auf der Straße wird nun aufgeräumt. Insgesamt verursachte Xaver aber weniger Schäden als erwartet. Thema Guantanamo, Foltergefängnis der USA auf Kuba. Gnadenlose Abschiebung nach jahrelanger Haft. Im umstrittenen Gefangenenlager Guantanamo haben die USA zwei Häftlinge nach Algerien transferiert, gegen ihren Willen. Was sie da erwartet, möchte ich nicht wissen. Thema Dienstwagen, Thema Bischöfe. Die katholischen Würdenträger in Deutschland haben ohnehin ein Imageproblem. Nun zeigt der neue Dienstwagencheck der Umwelthilfe, dass viele von ihnen weiterhin in klimaschädlichen Luxusautos reisen. Ob sie aus ihren Luxusautos Edelsteine und das Christenvolk werfen, ist hier nicht gesagt. Thema Böden. Täglich 70 Hektar unbebautes Land weniger. Alle drei Tage wird bundesweit die Fläche des großen Tiergartens in Berlin in Bauland umgewandelt. Das erklärt das Umweltbundesamt am Weltbodentag. Weltweit brauche die Lebensgrundlage Boden mehr Lobby. Dann gibt es einen Bericht von Amnesty International. Es geht um die Kritik an Unrechtsstaaten und auch an Deutschland. Achtung, zum 65-jährigen Jubiläum der UN-Menschenrechtscharta prangert Amnesty International die Lage in mehreren Staaten an. Auch die geplante schwarz-rote Flüchtlingspolitik wird kritisiert. Zwei Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Sochi hat Amnesty International in Deutschland auf die drastischen Einschränkungen der freien Meinungsäußerung sowie der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in Russland hingewiesen. Wir fordern das Ende der Schikanen und die Aufhebung der restriktiven Gesetze, mit denen die Menschenrechte in Russland verletzt werden, sagte Imke Diersen. Die ist Leiterin der Abteilung Länder, Themen und Asyl anlässlich der Pressekonferenz zum Tag der Menschenrechte in Berlin. Mit Blick auf Ägypten bedauerte Amnesty, dass es auch drei Jahre nach dem Sturz von Mubarak keine menschenrechtlichen Reformen gibt. Die Übergangsregierung muss das exzessive Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten verfolgen und dafür sorgen, dass alle Verantwortlichen in fairen Verfahren zur Rechenschaft gezogen werden, forderte Diesen. Die Konfliktparteien in Syrien fordert Amnesty auf, humanitären Hilfsorganisationen umgehend ungehinderten Zugang zur Zivilbevölkerung zu gewähren. Diesen wies darauf hin, dass die Nachbarstaaten Syriens die Hauptlast der Flüchtlingskrise tragen. Mit Blick auf den von Union und SPD in Deutschland ausgehandelten Koalitionsvertrag hob Diersen positiv hervor, dass Deutschland sich auch über 2014 hinaus am Resettlement-Programm der UNHCR, das ist eine Flüchtlingsorganisation der UNO, beteiligen wird. Sie kritisierte jedoch, dass der faire Zugang für Asylbewerber nach Europa keine Rolle im Koalitionsvertrag spielt. Es wird zwar mehr Solidarität unter den Mitgliedstaaten gefordert, die überfällige Abkehr von der EU-Abschottungspolitik fehlt jedoch. Die von Union und SPD vereinbarte größere Transparenz bei Rüstungsexportgenehmigungen nannte Diersen einen faulen Kompromiss. Entscheidend sind strikte Regeln für die Rüstungsexportkontrolle und eine gesetzliche Menschenrechtsklausel. Von einer neuen Bundesregierung erwartet Amnesty, dass die weltweite Durchsetzung der Menschenrechte zu einer zentralen Aufgabe des politischen Handelns wird. Für eine glaubwürdige und konsequente Menschenrechtspolitik ist die gesamte Bundesregierung zuständig. Nicht nur der Außenminister, sagte Diersen. Vor 65 Jahren, am 10. Dezember 1948, war die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die UN-Vollversammlung verabschiedet worden. Eine Nachricht zum Thema Terror in Deutschland. Rechtsextreme Gewalttäter in Deutschland haben nach einem Zeitungsbericht möglicherweise deutlich mehr versuchte und vollendete Tötungsdelikte begangen als bisher bekannt. Bei einer Überprüfung von 3.300 Tötungen und Tötungsversuchen ohne Verdächtige hätten Bundeskriminalamt und Landespolizeibehörden in 746 Fällen der vergangenen gut 20 Jahre Anhaltspunkte für eine mögliche politische rechte Tatmotivation entdeckt. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung. Die Gesamtzahl der Opfer betrage 849. Das Blatt beruft sich auf einen Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Die bislang ungelösten Verbrechen aus den Jahren 1990 bis 2011 sollten nun von den Polizeibehörden der Länder noch einmal unter die Lupe genommen werden. Die Überprüfung war nach Bekanntwerden der Mordserie der Neonazi-Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, in die Wege geleitet worden. Die bisherige Statistik der Bundesregierung nennt knapp 60 Morde mit rechtsextremem Hintergrund. An dieser Zahl war in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik laut geworden. Das Thema spielt von diesem Mittwoch an vermutlich auch eine Rolle in Osnabrück, wo die Innenminister von Bund und Ländern zu ihrer dreitägigen Herbstkonferenz zusammenkommen. Weitere Themen sind dort unter anderem die Flüchtlingspolitik mit der Frage der Aufnahme weiterer Syrer, die Reform des Verfassungsschutzes sowie der Umgang mit Fußballrandale. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Der Tote Hosen-Sänger Campino kritisiert die tödliche Abschottungspolitik. Mehr als 30.000 Fans der Toten Hosen fordern mit ihrer Unterschrift den Bundestag auf. Tun Sie alles dafür, die Menschenrechte von Flüchtlingen zu wahren, in Deutschland und europaweit. Die Unterschriften wurden heute von den Toten Hosen und der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, dem Präsidium des Bundestages, vertreten durch die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth, übergeben. Vor Lampedusa sterben hunderte Flüchtlinge aus Staaten wie Syrien, Somalia und Eritrea. Und was tut die Bundesregierung? Sie fordert, dass die für die Flüchtlinge tödliche Abschottungspolitik noch härter wird. Das ist für uns absolut unerträglich, so Campino von den Toten Hosen. Über 19.000 Flüchtlinge starben seit 1988 beim Versuch, Schutz in Europa zu erhalten. Immer wieder wird Flüchtlingen auf dem Mittelmeer die Seenotrettung verweigert, weil EU-Staaten nicht bereit sind, die Schutzsuchenden aufzunehmen. Man muss sogar noch weitergehen, weil EU-Staaten Strafgelder, Bußgelder verhängen und mit Gefängnis denjenigen Schiffen drohen und den Kapitänen, die Flüchtlinge aufnehmen. Illegale Flüchtlinge aufzunehmen ist ein Verbrechen in der EU. Unglaublich. Pro Asyl fordert den Bundestag und die Bundesregierung auf, sich auf EU-Ebene für einen grundlegenden Wandel des europäischen Asylsystems einzusetzen, der die tödliche Abschottungspolitik gegenüber Schutzsuchenden beendet. Deutschland muss endlich aufhören, die Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen Randstaaten aufzubürden, so Günther Burkhardt, des Geschäftsführer von Pro Asyl. Verweigerte Seenotrettung, illegale Pushback-Operationen, die Inhaftierung von Asylsuchenden, unfaire Asylverfahren und das bedrückende Flüchtlingselend in vielen EU-Staaten zeigen, dass das bisherige System zu Menschenrechtsverletzungen führt und geändert werden muss. Deutschland und andere Staaten im Zentrum der Union, die am Dublin-System festhalten, sind für diese systematischen Menschenrechtsverletzungen mitverantwortlich. Deutschland muss den Widerstand gegen eine grundlegende Veränderung der Asylzuständigkeitsregelung endlich aufgeben. Zusatzzahl 7. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Also Strafen und Bußgelder für Leute, die Menschenleben retten, das gehört ja leider schon irgendwie zur Normalität oder zu dem, was wir eigentlich erwarten von unseren Regierenden. Aber jetzt gibt es Strafen und Bußgelder auch für wen? Und überraschend, für die Banken. Der Ruf der Banken ist ja in den letzten Jahren ziemlich geschädigt worden durch die Sachen, die bekannt geworden sind. Ne? Immer mehr wird klar, dass also weder die Politiker noch die Parteien, sondern die Banken und die Finanzwelt die Politik bestimmen. Und dann kommt es natürlich gut, wenn man Maßnahmen ergreift dagegen. Ne? Also ein bisschen Kontrolle heucheln, Transparenzgesetze zu schaffen und so weiter. Und da stellt sich jetzt vor ein paar Tagen dieser Almunia hin, der so ein sozialistischer, abgehalfterter sozialistischer Politiker, der inzwischen bei der EU-Kommission ist und entdeckt dann, dass eben jetzt auch um den Euribor herum Banken jahrelang den Zins gefälscht haben, also das Gleiche, was vor ein paar Monaten in England passiert ist mit dem Libor, da geht es um den Zinssatz der Zentralbanken. Nach diesem Zinssatz hier in Europa Euribor, in Tokio Tibor, in England den Libor. Wie kommt die Zentralbank jetzt aber zu diesem und nicht zu einem anderen Zinssatz? Das funktioniert so, dass die von, glaube ich, 30 ungefähr Großbanken, Geschäftsbanken, sich mitteilen lassen, die Zentralbank, zu welchem Zinssatz sie ihre Geschäfte abgeschlossen haben in der letzten Nacht. Ja. Und damals in England haben die sich dann tatsächlich morgens beim Café getroffen, physisch, und haben dann untereinander ausgehandelt, welchen Zinssatz sie jetzt mitteilen der Zentralbank. Und jetzt hier in Europa, was jetzt da vor ein paar Tagen dann publik wurde, haben sie es wohl telefonisch gemacht. Und da gibt's dann Mitschnitte, wo man das alles sehr schön nachlesen kann, wie das funktioniert. Und dann hat jetzt also, musste natürlich was getan werden. Und dann stellt sich dieser Almunia hin und sagt, ja, also das sind ganz klar Kartellabsprachen. Ja, hier werden Unternehmen, wird den Unternehmen geschadet, Millionen von Verbrauchern wird geschadet, werden überhöhte Zinsen abgenommen durch diese Manipulation. Die Banken bekommen extra Profite und dieses Kartell, das ist natürlich jetzt nicht so ein kleineres Kartell, sondern das ist schon wichtig und deshalb sprechen wir jetzt eine Rekordstrafe aus von, für diese fünf oder sechs Großbanken, von 1,7 Milliarden. Und da denkt sich der kleine Mann natürlich, ostras du, die müssen für ihre Schweinereien jetzt 1,7 Milliarden Euro bezahlen. Ne? Nur durch diese illegalen Geschäfte, durch diese organisierte Kriminalität zwischen den Banken, was die dadurch gewonnen haben, ist, genaue Zahlen gibt's nicht, aber mindestens 50 Mal mehr als das, was sie jetzt bezahlen müssen. Also das wird dann umgelegt zwischen auf einzelne Banken. Wer natürlich den Löwenanteil davon hat, ist die Deutsche Bank. Auf deren Konto geht jetzt 725 Millionen von den 1,7 Milliarden. Nur die Deutsche Bank muss so viel bezahlen. Aber das Interessante ist, möglich wäre gewesen, vom Gesetz her, eine Sanktion von 10% des Jahresumsatzes. Also nur bei der Deutschen Bank wären das 3 Milliarden Euro gewesen, was sie hätten eigentlich zahlen müssen. Ne? Okay, jetzt ist es geblieben bei 700 Millionen Euro. Also das sind diese Gangster, die uns regieren. Ne? Und natürlich in diesem Urteil, in Anführungszeichen, wird gesagt, jeder hat's gewusst, alle haben mitgemacht und eben besonders die Vorstandsetagen, ja, von oben, nicht irgendwelche Mitarbeiter, die da über die Stränge schlagen, sondern es sind von oben sanktionierte und bewusst durchgeführte Manipulation. Was uns wundert, ist auch immer wieder, wie straffrei die Personen davon kommen. Bestraft wird jetzt eine Institution, aber die verantwortlichen Individuen, die Kriminellen, so muss man sie nennen, es ist eine kriminelle Handlung, die kommen nicht ins Gefängnis. Und das wird wohl erst aufhören, wenn man die auch persönlich mal ranzieht und sagt, so, mein Lieber, du gehst jetzt mal für 6, 7, 8 Jahre in den Knast. Du hast so viel geklaut und betrogen, das geht ja auf keine Kuhhaut. Das Massenmedium, das Massenmedium. Thema alternativer Nobelpreis. Die Ehrung für die Wegbereiter der Chemiewaffenkontrolle. Die alternativen Nobelpreise wurden in Stockholm am vergangenen Dienstag übergeben. Das sind die Right Livelihood Awards, besser bekannt als alternative Nobelpreise. Geehrt wurden 4 Persönlichkeiten für herausragende Visionen und Leistungen im Namen des Planeten und seiner Bewohner. Da ist zuerst einmal der US-Amerikaner Paul Walker, der nahm die Auszeichnung im schwedischen Reichstag für seine Erfolge im Kampf gegen Chemiewaffen entgegen. Unter seiner Führung wurden mehr als 55.000 Tonnen chemischer Waffen in 6 Nationen vernichtet, heißt es in der Begründung. Walker habe zahlreiche Regierungsvertreter, Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler dazu gebracht, die Umsetzung der Chemiewaffenkonvention voranzubringen. Geehrt wurde auch der schweizerische Agrarforscher Hans Herrn. Er sei einer der weltweit führenden Experten für biologische Schädlingsbekämpfung und nachhaltige Landwirtschaft. Mit seiner BioVision Foundation helfe Herrn derzeit Bauern in Afrika, Hunger, Armut und Krankheiten durch ökologisch verträgliche Anbaumethoden zu bekämpfen. Weitere Preisträger sind der Arzt Dennis Mukwege, der sich in seiner Heimat Kongo für vergewaltigte Frauen engagiert, sowie der palästinensische Anwalt und Menschenrechtler Rachi Surani. Die Auszeichnungen sind mit umgerechnet rund je 57.000 Euro dotiert. Die Right Livelihood Foundation ehrt mit kritischer Distanz zu den traditionellen Nobelpreisen jedes Jahr Kämpfer für Menschenrechte, Umweltschutz und Frieden. Achtung, man soll sie also nicht mit dem normalen Nobelpreis gleichsetzen. Die haben mit diesen Leuten eigentlich wenig zu tun. Werfen wir noch einen Blick auf die Presse. Die junge Welt kommt zum Thema Inland an die Internet-Kioske, möchte ich mal fast sagen. Weit über Hessen hinaus, ohne Bedeutung, NSU-Skandal. Linksfraktion fordert Sonderausschuss auch für den Landtag in Wiesbaden. Mach das Maßnahmen. Simulierte Mildtätigkeit. Landesinnenminister beschließen Aufnahme weiterer 5000 syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge. Na, immerhin. Kreative Faktenschaltung. Berlins Senat setzt im Streit um Tempelhofer Feld auf Halb- und Unwahrheiten. Das Tempelhofer Feld ist ein gewaltiges Gelände, wo der ehemalige Flughafen Tempelhof noch sein Gebäude hat. Und jetzt ist die Frage, wie soll das in Zukunft genutzt werden? Internationale Finanz- und Hedgefonds liegen schon auf der Lauer, um das Tempelhofer Feld in Bauland umzuwandeln und da natürlich ihre Wohnblocks hinzusetzen und ein neues Stadtviertel zu gründen. Gucken wir mal auf die Seite des Spiegel von heute. Mal schauen. Spiegel.de, ich tippe ihn ein. Oh, hier steht Service temporarily unavailable. Das hat es noch nie gegeben. Spiegel ist im Moment nicht zu kriegen. Werfen wir noch einen Blick auf die ARD-Seite. Nelson Mandela gestorben, das haben wir schon gehört und gesehen. Ein Nachruf, dann Unruhen in Zentralafrika. Frankreich startet erweiterten Militäreinsatz. In Zentralafrika gibt es natürlich auch eine Menge zu holen an Bodenschätzen, an Rohstoffen und so weiter. Da kommt so eine Auseinandersetzung, ein Bürgerkrieg, Unruhen, wo das Land in Chaos gestürzt wird, natürlich immer gut zu Pass, um dann die eigenen Truppen reinzuschicken und sich bestimmte Bodenschätzgebiete zu sichern. Ja, liebe Hörer, alles ist geladen. Ihr bleibt unverdammt. Frau Buschmann, eine Hörerin unserer Sendungen, wird heute die Zigarre ein. Zu Ihrem Geburtstag wünscht der Herr sich Gottes Segen mit dem Ruf, großer Gott, wir loben dich. Jetzt haben wir den Spiegel. Freiheit nach 6 Wochen Haft. Nordkorea lässt US-Veteran ausreisen. 6 Wochen lang befand sich ein gewisser Herr Merrill Newman in der Gewalt der bösen Schurkenstaatsbeamten der nordkoreanischen Behörden. Jetzt hat das Kim-Regime den US-Veteran freigelassen. Der 85-Jährige soll im Koreakrieg eine Spezialeinheit befehligt haben. Bei einer Reise im Herbst war er festgenommen worden. Was reist er auch in ein Land, das er vor Jahren überfallen hat? Als Mitglied einer Spezialeinheit wird er da jede Menge Schweinereien und Massaker verübt haben. Und nun wundert er sich, dass man ihn festnimmt, wenn er in das Land einreist. Vielleicht haben sie sich auch gefragt, was will er schon wieder hier? Vielleicht ist er immer noch Mitglied einer Spezialeinheit und legt uns irgendwo ein paar Bomben hin. Damit muss man auch rechnen. Ex-Banker muss, hatte Werner gerade gesagt, Goldman Sachs, 118 Millionen Dollar Strafe zahlen. Nein, das ist ein anderer Fall. Der Betrugsfall erschüttert die Bankenwelt. Nun ist ein ehemaliger Manager der US-Bank Goldman Sachs verurteilt worden. Ein gewisser Matthew Taylor, der hatte mehr als 8 Milliarden Dollar an Wetten verschleiert. Er muss 9 Monate in Haft und eine hohe Geldstrafe zahlen. Achtung, für 8 Milliarden muss er 9 Monate in den Knast. Da ist er ganz schön billig davongekommen. Dann bringt der Spiegel Fotos von jungen Arabermädchen. Gazas Jugend träumt vom Knutschen aufmüpfig gegen die Hamas. Sie wollen im Gazastreifen tanzen, feiern und sich küssen. Aber die Hamas hat immer was dagegen. Das ließ die Mädchen Sally und Fifi aufmüpfig gegen die Islamisten werden. Doch der Aufstand ist lebensgefährlich. Dazu gibt es einen Bericht aus Gaza-Stadt. Man weiß ja, dass man mit diesen Leuten keine Scherze treiben darf. Da ist schnell mal ein Bein gebrochen oder dann hat man schnell mal eine Kugel im Kopf. Und besonders Mädchen, die aufmucken, müssen mit dem Schlimmsten rechnen, unter Islamisten. Zum Schluss gibt es die WM-Gegner. Die sind ermittelt worden. In der WM-Vorrunde wird Kevin Prince Boateng mit Ghana gegen die DFB 11 antreten und auf seinen Bruder Jérôme treffen. Deutschland hat weiterhin in der Gruppe Portugal und die USA. Spanien hat eine relativ bequeme Gruppe, meiner Meinung nach. Da ist Holland. Dann ist da Australien, natürlich. Ein Bonbon zum Vernaschen, würde ich mal sagen. Fast schon. Und wen haben die noch? Chile. Chile sind natürlich sehr gut. Eine gute Mannschaft. Also Spanien mit Chile, Holland und Australien. Australien und Deutschland. Ghana. Portugal und USA. Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmanns US-Truppe. Dann spielt Klinzi gegen Yogi. Klinzi gegen Yogi. Alte Freunde treffen aufeinander. Da kann man ja nur noch hoffen jetzt, oder das ist das, was wir jetzt tun müssen, was Lothar Matthäus schon mal gesagt hat vor ein paar Jahren. Wir dürfen jetzt einfach nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja. Niemandsland 91.4 FM, das waren die gemischten Meldungen und Katastrophen vom heutigen Samstag, dem 7. Dezember 2013. Der Nikolaus war gestern da, aber zur Gestalt des Nikolaus gibt es gleich ein paar interessante Informationen. Wie eine Spinne, voll einer Jagdhund. escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Gefühlte 25 vor 12 am heutigen Samstagvormittag hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Immer noch blauer Himmel draußen. Ein heller Sonnenfleck fällt hier ins Studiofenster. Schöner Tag. Es geht um die Koalitionsverhandlungen. Mal gucken, was die Super Merkel uns da heute zu erzählen hat. Die Super Merkel. Die Super Merkel. Euch werft es in. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Der Papst plant eine Kirchenrevolution. Vive la Franz. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Die große Koalition steht, jetzt müssen die Sozen auch ihre Parteibasis um Erlaubnis fragen? Das ist ein Fall für... Super Merkel ist vorne! Sofort erkundigt sich Super Merkel nach dem Stand des SPD-Mitgliederentscheids. Tag, Herr Zahnsteinbrück. Gehen Sie den Genossen wieder auf die Nerven? Nach reiflicher Überlegung ist der Sigmar Gabriel zu dem Schluss gelangt, dass wir die SPD-Mitglieder zu seinem Glück zwingen müssen. Indem er jedem Einzelnen eine Wurzelbehandlung spendiert? Nö, Zuckerbrot. Das ist jetzt Kariesvorsorge. Verstehe. Und die arme Wurst im Zahnarztstuhl hat die Peitsche gewählt. Schreib mal auf, Per. Eine Ja-Stimme für Schwarz-Rot. Noch 471.328. Haben Sie den Kerl etwa nur misshandelt, damit er dem Koalitionsvertrag zustimmt, Herr Gabriel? Nee, zur Belohnung. Der Mann ist Masochist. Und die Masochisten in der SPD brauchen wir nicht groß überreden. Die sind ja alle schon für eine große Koalition mit Ihnen. Bei den Koalitionsgegnern beschränken wir uns auf Drohungen. Was für Drohungen? Wenn die nicht zustimmen, tritt der Steinbrück in 4 Jahren nochmal an? Oder lassen Sie die Nahles singen? Die Andrea hat einen schwarzen Gürtel in Karaoke. Die hat geschworen, ihren Gesang nur zur Selbstverteidigung einzusetzen. Hübsch geschmeidig bleiben. Wir kriegen die Zustimmung der Parteibasis schon. Hoffentlich. Bei einer großen Koalition muss ich immer an ihre Forderung vom letzten Parteitag denken. Jetzt muss die SPD liefern? Nö. Wenn die SPD einer großen Koalition zustimmt, ist sie geliefert. Immer sehr witzig, die Super Merkel. Jede Woche 4-mal Super Merkel zu finden. Man geht einfach zu Norddeutscher Rundfunk, dann geht man zu Enjoy Extra und da gibt's eine große Indexliste, die geht von A bis Z, viele tolle Sachen und unter S findet man da eben die Super Merkel. Das sind kleine Podcasts von 1,5 bis 2,2 Minuten und die sind immer lustig und machen Laune. Die Super Merkel, jo. Liebe wird viel zu fein dafür. Wir sind wir. Das war Revolverheld live. Das kann uns keiner nehmen. Die alten Freunde. Kommen wir zu ein paar kulturellen Hinweisen und Notizen und Vorstellungen. Zum Thema Kino. Gibt es da irgendwas im Moment hier in der Stadt, Werner? Ja, was du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst? Mengen. Fangen wir an mit morgen Abend, Sonntagabend, auch weil es da gratis ist. Also der billigste Preis morgen Abend, nicht in einem offiziellen Kino, sondern in El Banco Expropiado hier in Barcelona, also in der enteigneten Bank, gibt es eigentlich jeden Sonntag um 19 Uhr morgen Abend auch wieder einen Film. Und zwar einen Film, den eigentlich jeder irgendwann mal in seinem Leben gesehen haben sollte. Also wenn dann zum Beispiel am Montag der Himmel auf den Kopf fällt, morgen Abend ist die Gelegenheit, den Film noch vorher zu sehen. Sacco und Vanzetti. 1971 wurde der gedreht über diese Geschichte da in 20er Jahren in den USA, wo also zwei italienische Immigranten, Anarchisten, dann verhaftet werden, wird ihnen vorgeworfen, bewaffneter Überfall mit zwei Toten und weltweite Proteste jahrelang. Aber am Ende wurden sie eben dann doch, wie sich's gehört, zum Tode verurteilt. Also morgen Abend, 19 Uhr, Bank Expropiat, das ist in der Travesera de Gracia 181, Eintritt frei. Dann hübscher Name übrigens für ein Lokal, enteignete Bank, Bank Expropiat. Schöner Name, ja. Für ein Kino, Bono, Kino, Stadtteilzentrum, ne, wo die halt jeden Sonntag die schöne Filme machen. Zum Beispiel nächsten Sonntag ist da In el Nombre del Padre, steht da schon auf dem Programm. Okay, dann gibt's noch, oder gab's, oder ist fast zu Ende, Films der Donners, also Filme von und für Frauen, gab's jetzt so einen Zyklus. Und der geht jetzt so langsam zu Ende, am Donnerstag. Der letzte war Interview von Günter Gauss mit Hannah Arendt. Und jetzt geht's weiter. Am nächsten Donnerstag Session Doble, also zwei Filme, zwei kürzere hintereinander. Sevillana, La Sevilla del Diablo. Und anschließend Es Fas Sabe. Das wäre am Donnerstag ab 20 Uhr und eine Woche später, am Donnerstag 19. Auch um 20 Uhr, El Premio. Und zwar findet es statt in den Cinemas Boliche, das ist da oben, Avenida Diagonal 508, auch soziale Preise 4 Euro Eintritt. Und dann wird's teurer. Ein Tag später, ab 13. Dezember, gibt's dann, und zwar in den großen Kinos, Estreno, Erstaufführung hier in Spanien, Lore. Also Lore ist ein australianischer, von einer Regisseurin, Kate Shortland, Australierin. Dieser Film, der hat schon überall Preise bekommen in Peking, in Valladolid, vorgeschlagen für den Oscar 2013, Mejor Película de Habla No Inglesa, und Locarno, Sydney und so weiter. Da geht's drum, Deutschland 1945, der Krieg ist zu Ende und eine Gruppe von Kindern, von einer Familie, wo die Eltern SS-Leute waren, die werden von den Alliierten festgenommen und diese Gruppe von Kindern, die wollen jetzt zu den Großeltern 900 Kilometer durch Deutschland und auf dieser Reise merken sie dann halt langsam und wird ihnen klar, dass es nicht so alles stimmt, was ihnen da vom System oder von der Hitlerjugend oder besonders eben auch von ihren Eltern dauernd erzählt wurde. Also das scheint mir ein sehr interessanter Film zu sein. Ab Freitag nächster Woche in den Kinos. Krieg ist ja nach wie vor das Thema im Kino auch. Ich habe gerade gehört, dass und gelesen, dass unsere Mütter, unsere Väter jetzt auch in den USA, Achtung, in die Kinos kommt. Aus deutscher Perspektive, der Zweite Weltkrieg. Jetzt sind sie dazu bereit, das auch in ihre Kinos kommen zu lassen, die USA. Ein Film, den ich empfehlen möchte, immer wieder, heftigst und der auch mit Jugendlichen zu tun hat, ist der Film Die Brücke von Bernhard Wicki. Bernhard Wickis Die Brücke ist einer der wichtigsten deutschen Antikriegsfilme überhaupt. Es handelt sich um ein kritisches Plädoyer. Und es zeigt die brutale Absurdität des Krieges und den Irrsinn von militärischen Aktionen. 1960 erhielt der Film den Goldenen Globe als bester fremdsprachiger Spielfilm und wurde sogar für den Oscar nominiert. Übrigens, Günther Pfitzmann spielt im Film die Rolle des Ausbilders der sieben Jungs, Unteroffizier Heilmann. Ich habe da ein kleines Porträt vorbereitet, hören wir da mal rein. Die Brücke. Bist du da? Wie? Was? Nein, mir geht's großartig. Du, ich werde morgen eingezogen. April 1945, die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Sieben Jungs in einer Kleinstadt in Bayern, keiner ist älter als 16, bekommen von der Wehrmacht ihren Einberufungsbefehl. Alarm! Heldmachmäßig raus, bitte! Alarm! Heldmachmäßig raus, bitte! Die deutsche Kriegsmaschinerie liegt am Boden. Panische oder aber völlig sinnlose Befehle sind an der Tagesordnung. Und so bekommen die Jungen nach nur einem Tag Ausbildung die Aufgabe, eine vollkommen bedeutungslose Brücke, die ohnehin gesprengt werden soll, zu verteidigen. Jetzt sind die sieben Jungen völlig auf sich allein gestellt, aber fest entschlossen, die Brücke bis zum Letzten zu verteidigen. Aus dem Kriegsspiel wird blutiger Ernst. Geht doch lieber nach Hause, Jungs. Was? Sie haben wohl einen Vogel. Das ist doch Unsinn, was er hier macht. Der ganze Ort wird zusammengehauen, ich kenne das doch. Ich hab's doch selbst erlebt, bevor ich evakuiert wurde. Geht doch nach Hause. Sie wollen uns wohl zur Fahnenflucht überreden. Schwache Nerven, was? Es ist Krieg, verstehen Sie? Und wir müssen hier die Brücke halten. Ihr wisst ja gar nicht, was er hier anrichtet. Ihr wollt wohl hier noch die Helden spielen. Los, hauen Sie ab. Macht doch keine Sachen. Hauen Sie ab, los! Regisseur Bernhard Wicki drehte Die Brücke 1959 nach dem gleichnamigen Roman von Gregor Dorfmeister, der im Buch seine Kriegserlebnisse verarbeitete. Wickis Film ist in hartem, kontrastreichen Schwarz-Weiß gehalten. Die Bilder wirken kalt und irgendwie beängstigend. Der Zuschauer wird sofort kompromisslos ins Geschehen hineingezogen. Volker Lechtenbrink, Michael Hinz, Fritz Wepper, Namen, die man heute kennt. Damals waren der heutige Liedermacher und die Schauspieler selbst noch Jugendliche und gaben ihr Debüt in Die Brücke. Und so wirken sie denn auch mit ihren Milchgesichtern wie Kinder, denen die Wehrmachtsuniform so gar nicht passen will. Es ist erschütternd zu sehen, wie diese Jugendlichen durch die Kriegsmaschinerie regelrecht umgeformt und zu hasserfüllten Kriegern werden. Hierher! Verdammt nochmal! Hierher! Diese Schweine! Hierher! Unser Sieg! Hierher! Hierher! Du kommst doch! Verdammt nochmal! Die Brücke ist einer der eindringlichsten Antikriegsfilme der Kinogeschichte. Der Film wurde seinerzeit mit Preisen überhäuft, darunter mit dem Golden Globe und dem Preis der amerikanischen Filmkritik. Ja, es reichte sogar für eine Oscar-Nominierung zum besten ausländischen Film im Jahre 1960. Gedreht wurde übrigens im Juli 1959, weil aber Die Brücke im April spielt, ließ Regisseur Wicki sämtliche Blätter von den Bäumen zupfen. Eine Schar von Arbeitslosen wurde damals für diese kosmetische Arbeit engagiert. Weil fast alle Darsteller Laien waren, gab der Regisseur ihnen während der Dreharbeiten Anweisungen über Megafon. Das wiederum machte eine für die damalige Zeit noch sehr teure und aufwendige Nachsynchronisation notwendig. Seine immens hohen Produktionskosten hat Die Brücke aber bis heute mehrfach wieder eingespielt. Das war unser Niemandsland-Filmporträt, vorgestellt Die Brücke von Bernhard Wicki, Antikriegsfilm. Ich habe hier übrigens ein Bild des echten heiligen Nikolaus, das Nikolausgesicht. Das ist rekonstruiert worden, Werner, aufgrund eines Schädelfundes in der Südtürkei. Er sieht aus wie ein Hamas-Führer aus dem besetzten Gazastreifen. Da sieht man einen Mann, der ist ein bisschen kahl, hat einen weißen Bart und, Achtung, eine gebrochene Nase. Jetzt ist die Frage, wer hat Nikolaus die Nase gebrochen? Schauen wir mal. Er begann als Bischof, der sich prügelte und endete als größter Geschenkeonkel der Kirchengeschichte. Jetzt sind Archäologen der wahren Geschichte des Nikolaus auf der Spur. In der Türkei wird sein Grabmal gerade untersucht. Am gestrigen Freitag war es ja wieder soweit. Da kam er angestampft in seinem roten Rock, in seiner roten Robe und brachte den Kindern Geschenke und sein lustiges Ho, ho, ho, ho, ho. Das ist allerdings, glaube ich, eine Hollywood-Erfindung, ne? Dieses Ho, ho, ho. Das ist das Hollywood-Lachen des Nikolaus in vielen lustigen Kinderfilmen auch immer präsent. Der Mann ist schon 1700 Jahre alt. Also ganz schönes Alter. Er ungefähr 345 nach Christus, da ist er gestorben übrigens, das ist das Todesjahr. Das hat man mittlerweile aufgrund der Knochenfunde ermittelt. Man weiß auch, vor 1700 Jahren sah sein Leben nicht sehr lustig aus. Da schmachtete der Nikolaus nämlich auf nacktem Kerkerboden. Roms Folterknechte hatten ihn in Eisenringe gezwängt. Sie peinigten den Häftling mit Geiselhieben, jawohl, ritzten seine Haut mit Messern. Er aber widerstand. Er wollte nämlich seinem christlichen Glauben nicht abschwören. Und das wollten die bösen Römer damals von ihm verlangen. Wie gesagt, die Christenheit hat sich seiner erinnert, die Kinder dankens, da kommen die Geschenke. Der Spiegel bringt dazu einen sehr humorvollen Artikel. Der heißt Das Rote Phantom. Und da wird die Herkunft des Nikolausis durchleuchtet und Folgendes wird noch zu seinem Aussehen gesagt. Das ist auch interessant. Dieses Material hat ein Mediziner mit neuesten Techniken untersucht, nämlich die Knochenfunde und den Schädel. Niki, alias Nikolaus, war etwa 1,60 Meter groß, ein dunkler anatolischer Typ mit braunen Augen, Bart und gebrochener Nase. Weitere Erkenntnisse über Nikolaus liefern nun die Grabungen an der türkischen Südküste, wo der Gottesmann einst lebte. Offenbar kam er um 270 nach Christus in Petara als Sohn einer reichen Familie zur Welt. Werner, Nikolaus war ein Reicher. Keine Geschenke machen. Doch, eben deshalb. Pass auf, er hat sein ganzes Vermögen, als seine Eltern starben, hat er sein ganzes Vermögen verschenkt an die Armen. Das heißt, wir fordern auch von hier aus die Reichen dieser Welt auf, verschenkt euer Vermögen an die Armen. Behaltet nur so viel, wie ihr es selber zum Leben braucht. Ich glaube, dass der Brauch langsam ausstirbt, weil wenn du früher die Schule, die Schuhe da vor der Tür gestellt hast, dann waren tatsächlich kleine Geschenke drin am nächsten Oder Tag. Oder die Schuhe waren Aber weg. Heute sind die Schuhe weg, ja. Also schon deshalb wird es nicht weitergehen. Es gibt lustige Legenden und Anekdoten, die sich um die Figur des Nikis ranken. Zum Beispiel, da kämpfte der Bischof gegen die heidnischen Politiker um die Frage, wer ist der Frömmste im ganzen Land. Konstantinopel war noch heidnisch. Die Frühchristen wollten dem Kaiser moralisch den Schneid abkaufen und gebärdeten sich als die besseren Menschen. Einige Christen aus der Region, so ist überliefert, stellten wahre Weltrekorde an Tugendhaftigkeit auf. Zum Beispiel ein Asket stand 37 Jahre auf einer Säule. Andere hängten sich keusch schwere Eisenringe ans Glied. Interessant. Ob Nikolaus das selber auch gemacht hat, wissen wir nicht. Schwere Eisenringe ans Glied hängen ist natürlich, ja, doch ein großes Opfer, was man da verlangt. Auch der edle Nikolaus eiferte viel. Ein Dickicht an süßlichen Legenden umranken seine Gestalt. Eine Geschichte erzählt, dass das Knäblein bereits unmittelbar nach der Geburt aufrecht in der Badewanne stand. Aus Gottes Furcht. Zudem sei der Säugling so fromm gewesen, dass er in der Fastenzeit nur zweimal am Tag nach der Mutterbrust schrie. Gut, das war unser Niemandsland-Beitrag zum Nikolaus 2013. Wir verabschieden uns, Werner. Ich sage tschüss, adeo, agur, schönes Wochenende. Tschüss. Also in Zukunft glaube ich nicht, dass wir den Nikolaus noch brauchen. Heute macht es die Polizei Knüppel aus dem Sack. Ja. Na Moment, das ist der Hans Ruprecht. Das ist der böse Knecht. Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht. Genau. Aber wir brauchen doch, ich meine, wir brauchen Nikoläuse. Schon als Archetyp muss der Nikolaus immer da sein. Der Nikolaus ist für die Kinder, nicht für uns. Kinder brauchen den Nikolaus, um an etwas zu glauben. Sie müssen an das Gute glauben, bis sie irgendwann später aufwachen. Aber bis dahin haben sie zumindest ein paar schöne Illusionen gehabt. Die heutige Niemandsland-Sendung wird nächste Woche wiederholt. Montag, Dienstag etwa im Podcast. Und ab nächster Woche gibt es dann wieder eine Live-Sendung. Vielen Dank, alles Gute, meine Damen und Herren. Agur, jau, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Escoltant Niemandsland.